lot. Oh, yes, I love a lot. Yes, I love a lot. Love a lot. Oh, oh, yes, I love a lot. Spür den Sonnenschein. Es ist gleich nach sieben. Dreh mich um, schaue weg, bleibe einfach liegen. So wie Eintagsfliegen. Es gibt keine Krisen, packe meine Sachen, denn ich merke, ich muss weiterziehen. In einem Truck, der schwer ist wie eine Lastwagenfracht. So groß, dass er nicht mal auf eine Landstraße passt. Dreh den Sound auf, dass die ganze Anlage platzt. Wie viel Spaß mir einer dieser Samstage macht. Und so geb ich Gas. Sitz in meinem Hammer, lehn mich zurück, Sonnenbrille, trink mein Indian Summer, der beste Eistee der Welt, neben Arizona Trade Winds, doch kosten alle leider scheiße viel Geld, was wirklich keinem gefällt. Ich lebe wie ein Weltenbummler, selten Kummer, doch Fernweh stärker als Schmerz und Hunger. Treppe runter, hab die Tickets in der Hand, sitz am Terminal 1 und mein Blick geht Richtung Strand. Es ist Zeit, 2011, ich nehm dich mit, Album Nummer 2, mein ganz eigener Seelenstrip. Ein Neuanfang fängt heute an, kehre meinen Rücken diesem kalten, nassen deutschen Land. Draußen ist warm, kann mir das Saufen jetzt sparen. Nimm mit nem dicken, fetten Lächeln meine Frau in den Arm. Wir gehen aus dem Hangar, draußen in das Brett geritzt steht nur Mos Eisley in himmelblauer, fetter Schrift.